Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. 16 Uhr am dritten Mittwoch des Monats hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir haben heute dreierlei für euch vorbereitet. Wir blicken nochmal zurück auf den 9. November. Das war jetzt schon anderthalb Wochen her. Aber wir wollen trotzdem diesem deutschtümelnden Quatsch, der uns um uns überall da rumlief zum Mauerfall, nicht unkommentiert lassen. Denn der 9. November steht in der deutschen Geschichte und auch in der Bedeutung, die er bis heute noch in der Gesellschaft hat, für etwas ganz anderes, nämlich das Gedenken an die Pogrome und an die Gewalt, die Nazis jüdischen Menschen im ganzen Land angetan haben. Da gab es eine Kundgebung mit einem recht interessanten Redebeiträgen und auch guter Musik. Das haben wir aufgenommen und da haben wir einen kleinen Beitrag draus gebaut. Das wird heute der erste Schwerpunkt der Sendung. Wir haben dann natürlich Veranstaltungshinweise als Serviceteil, wie fast jede Woche hier in der Sendung. Und Mumia Abu-Jamal hat einen Beitrag über den sogenannten tiefen Staat. In den USA gibt es seit dem Amtsantritt von Donald Trump immer wieder Debatten, dass sein Amtsvorgänger Barack Obama über die Geheimdienste und so weiter fortwirken würde und diesen ganzen Verschwörungstheorien mal etwas aufzudröseln und zu zeigen, wo die wirkliche Macht im Staat liegt und wie der Verwaltungsapparat funktioniert. Das hat sich Mumia in seiner Kolumne über den sogenannten tiefen Staat zum Vorhaben gemacht. Das Ganze wird abgerundet mit Radau-Musik. Ich bin schwer begeistert von der neuen Platte von Nile und ich hoffe, ihr auch. Beautiful, the misery, the beast of a soul. Der 9. November steht in Deutschland für vieles, doch in letzter Zeit denken die meisten nur noch an irgendwelchen schwarz-rot-goldenen Fahnentaumel und den Aufbruch der Berliner Mauer. Dabei steht der Tag auch für die Revolution 1918, die den Ersten Weltkrieg beendete, und 1938, ganz traurig und dunkel in der Geschichte, für den Tag der Pogrome und der Plünderungen und der Morde an so vielen jüdischen Menschen hier in Deutschland. Dem gedachten am vergangenen 9. November einige Menschen in Moabit. Einige hundert Menschen hatten sich dort am Mahnmal der ehemaligen Synagoge in der Levetzow-Straße versammelt. Und später gab es auch noch eine Demonstration und ihr werdet im Folgenden einige Eindrücke davon hören. Wir hören erstmal ein bisschen Musik von einer Liveband und danach wird ein Zeitzeuge berichten bzw. aus seiner Erinnerung vorlesen. Geschehen. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch heute wieder einem Zeitzeugen zuhören können. Peter Neuhof ist heute hier und wird gleich zu euch sprechen. Peter Neuhof wurde 1925 in Berlin geboren. Sein Vater war Getreidegroßhändler, seine Mutter Bürokraft. Beide waren aktive Mitglieder der Kommunistischen Partei Deutschlands. Nach dem Novemberpogrom verlor Karl Neuhof, der Vater, seine Arbeit, weil er Jude war. 1942 musste Peter Neuhof mit der Bezeichnung Mischling ersten Grades die Schule verlassen. Ein Jahr später wurden seine Eltern wegen der Unterstützung des kommunistischen Widerstandes verhaftet, sein Vater in das KZ Sachsenhausen deportiert und ermordet. Neuhofs Mutter wurde nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe entlassen, kurze Zeit später wieder verhaftet und nach Ravensbrück deportiert. Sie überlebte 1945 den Todesmarsch und wurde von der Roten Armee befreit. Neuhof selbst war bis zur Befreiung unerkannt als Lehrling in einer Fabrik tätig. Er begann 1950 für den DDR-Rundfunk zu arbeiten und heiratete 1960. 2006 veröffentlichte Neuhof die Geschichte seiner Familie in dem Buch »Als die Braunen kamen«. Er erlebte als Heranwachsender den Terror der Nazis schon vor 1933, aber auch die verzweifelten Versuche, vor allem von Menschen aus der Arbeiterbewegung, sich der Katastrophe in den Weg zu stellen. Er ist heute zum zweiten Mal hier bei unserer Gedenkkundgebung und wir danken Peter Neuhof sehr, dass er hier ist und jetzt auch sprechen wird. Novembertage in Deutschland, Novembertage unter dem Hakenkreuz, Pogromtage 1938. Juden werden gejagt, verfolgt, ermordet. Synagogen brennen, Nazi-Mob tobt sich aus auf Befehl. Es ist nicht mehr weit bis Auschwitz. Geheimes Fernschreiben an alle Staatspolizei und Staatspolizeileitstellen. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören. Und weiter, es ist vorzubereiten die Festnahme von 20.000 bis 30.000 Juden. Danach begannen die Stunden der SA und der HJ. Das war nicht spontaner Volkswille, wie die Zeitungen zu lügen wussten. Ein jüdischer Junge hatte in Paris einen Nazi-Diplomaten niedergeschossen. Verzweifelte Antwort in einer schier ohnmächtigen Zeit. Für Hitler und die Seinen wie gerufen. Aus dem Tagebuch von Goebbels, dem Minister für Volksaufklärung und Propaganda, Einpeitscher nicht nur jener Tage. Der Führer, also Hitler, hat angeordnet, dass 20.000 bis 30.000 Juden sofort zu verhaften sind. In Berlin brennen 5, dann 15 Synagogen. Jetzt rast der Volkszorn. Laufen lassen. Als ich ins Hotel fahre, Goebbels, klirren die Fensterscheiben. Bravo, bravo. Terror vor allen Augen, aber viele sahen weg, überhörten die Schreie der Gequälten, mit denen man seit Generationen zusammenlebt. Aus Scham, aus Angst oder weil man es billigte? Doch in jenen Tagen gab es nicht nur das Gebrülle der Braunen, den Terror, nicht nur das betretene Schweigen, das Wegsehen so vieler. Es gab auch Mitgefühl, auch Hilfe. Aber es waren eben nur wenige, die das auch zeigten und taten. Das Leben jüdischer Menschen war nur noch ein Leben in Angst. Das wird der morgige Tag bringen. Und er brachte nächste Hiobsbotschaften. Verbote über Verbote. In Berlin wurden ganze Viertel für Juden gesperrt. Der Bann erstreckte sich auf Kinos, Theater, Konzertsäle, Sportplätze. Auf Parkbänken wurden Schilder angebracht für Juden. Verboten. Dörfer beeilten sich darauf hinzuweisen, dass sie Judenreihen seien. Es gab nichts, was die Nazis in ihrer rassistischen Hetze ausgelassen hätte. Selbst Hunde durften Juden nicht mehr halten. Sie durften nichts mehr. In ihren Zeitungen, allen voran der Stürmer, giftete die Nazis Tag für Tag. Goebbels führte die Regie. Kaum war den Nazis die Nacht übertragen worden, da riefen sie 1933 zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Triumph des Willens, ein Propagandafilm der berüchtigten Leni Riefenstahl über den Reichsparteitag 1935. Triumph der Unmenschlichkeit in diesem Deutschland. Die Konzentrationslager füllten sich. Das Morden nahm kein Ende. Und die Juden mussten für die Verbrechen, die an ihnen verübt wurden, auch noch zahlen. Zynismus ohnegleichen. Göring ordnete an 1 Milliarde Reichsmark Kontribution. Das Geld floss in die Kassen der Nazis, die Geld für die Aufrüstung dringend benötigten. Europa sah zu, Europa schwieg. Das werde schon vorübergehen. Es war die Zeit des Appeasement, der Beschwichtigungspolitik. Ein Schulgeständnis nach dem anderen. Hitler bekam freie Bahn und er rüstete und rüstete. Kanauen statt Butter, so sagte der Volksmund. Die Welt sah es mit Schrecken. Zog die Wehrmacht nicht bereits im März 1938 mit klingendem Spiel ins entmilitarisierte Rheinland ein? Kehrte nicht Österreich heim ins Reich? Wurde die Tschechoslowakei nicht zerstückelt und wenig später überfallen? Gab es nicht das schändliche Münchner Abkommen? Die Braunen waren dabei, ihr tausendjähriges Reich aufzubauen. Und Juden sollten darin keinen Platz haben. Also weg mit ihnen. Auschwitz mit seinen Gaskammern rückte immer näher. Deutschland erwache, so der Schlachtruf der Erneuerer Deutschlands. Deutschland erwachte, marschierte im gleichen Schritt und Tritt in die Katastrophe. Aber noch brüllte man sich die Kehlen heiser. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Auch die zukünftige deutsche Elite begann aufzuwachen, hatte aufzuwachen. T. Thesen wider den undeutschen Geist mussten sie zur Kenntnis nehmen. Und dazu gehörte auch, zitiere, undeutscher Geist aus öffentlichen Büchereien ausgemerzt, auswärzen aus der Umgangssprache der Faschisten. Es vergingen nur noch einige Jahre, dann wurden Menschen ausgemerzt, für die im zukünftigen Europa der Nazis kein Platz mehr sein sollte. Millionenfacher Mord an Juden, eben Endlösung genannt. Juden in Deutschland waren längst keine Reichsbürger mehr, also weg aus diesem Deutschland, deinem Heimatland. Aber wohin? Verzweiflung, wohin man hörte, auswandern, aber wohin? Fragen über Fragen, kaum Antworten. Viele, allzu viele hatten nur Illusionen. Deutschland mit seinem gebildeten Volk, das wird doch nicht, das kann doch nicht, es konnte. Und die Grenzen wurden immer unüberwindbarer. Wer nimmt noch Juden auf, die zudem meist mittellos waren? Die USA verlangten eine Bürgschaft, ein Affidavit von Verwandten oder Freunden. Und wenn man niemanden hatte, der für einen bürgte, andere Länder verlangten für die Einreise einen ARIA-Ausweis. Genügte es nicht, ein Mensch in Not zu sein? Schweizer Politik erreichte, dass Pässe von Juden, wenn sie noch welche besaßen, mit einem J versehen wurden. Das haben die Schweizer gemacht, nicht mal die Deutschen, um sie besser abweisen zu können. Nur weg aus diesem Deutschland, in dem du aufgewachsen bist. Verflucht dieses Dritte Reich mit seinen Machthabern, die bald ganz Europa in Brand setzen sollten. Frankreich und Großbritannien verlangten für die Einreise ein Visum, auch Belgien, andere Länder ebenfalls, aber ohne Pässe. Die Zeit lief davon, schließlich das Ausreiseverbot. Die Endlösung kam immer näher. In England fanden in letzter Minute 10.000 jüdische Kinder eine neue Heimat, eine sichere Zukunft. Ihre Eltern sahen sie nie wieder. Juden im Reich der Barbaren, der größte Völkermord in der Geschichte der Menschheit, begann planmäßig zu verlaufen, um ein Lieblingswort der Naziführung zu gebrauchen. Alles geschah planmäßig. Auch die Züge der Deutschen Reichsbahn in die Vernichtungslager rollten planmäßig. Sie sollten ja auch für den Endsieg rollen. So stand es jedenfalls auf den Lokomotiven. Räder rollen für den Sieg. Es dauerte Jahre, bis sie endlich rückwärts rollten und schließlich zum Stehen kamen, weil alles in Trümmern lag. Das Nazireich, endlich. Die Anti-Hitler-Koalition hatte dem Gröfatz, dem größten Führer aller Zeiten, ein Ende bereitet. Kaum ein Jude, der diese Zeit die Stunde der Befreiung erleben durfte. Die Endlösung war planmäßig zu Ende gegangen. Wie ging das vor sich damals, als die Juden zu ihrer letzten Reise antreten mussten? Sie waren längst zur Zwangsarbeit verurteilt, mit dem gelben Stern, dem Judenstern gekennzeichnet. Mussten sich Sarah oder Israel nennen. An ihren Wohnungstüren hatten sie auch den Stern anzubringen. Fuhren sie mit der Bahn oder mit dem Bus zur Arbeit, nur dann durften sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dann hatten sie, so sie saßen, aufzustehen, wenn ein Arier den Platz begehrte. Also blieb man lieber gleich stehen. In der Levenzenstraße hier, wo wir uns versammelt haben, stand einst ein jüdisches Gotteshaus, eine Synagoge. In der Pogromnacht geschändet, verwüstet, angezündet. 4 Jahre später wurden die jüdischen Bewohner der Stadt von hier aus im Sammellager in den Tod getrieben. In 46 sogenannten Osttransporten der Deutschen Reichsbahn, auch Ausschleuse genannt. SS-Einheiten sorgten für einen planmäßigen Ablauf. Alles geschah in aller Öffentlichkeit von den Bahnhöfen Brunschwitzstraße und Grunewald. Am hellen Tage, jeder konnte es sehen. Proteste blieben aus. Sie wären ein Zeichen gewesen. Das setzten mutige Frauen an jenem 27. Februar 1943 bei der sogenannten Fabrikaktion, als ihre jüdischen Männer, links Zwangsarbeiter, verhaftet wurden, mit dem Ziel, sie am Atlantikwall zu Befestigungsarbeiten kaserniert einzusetzen. Diese Frauen forderten in der Rosenstraße, dort waren ihre Männer inhaftiert, lautstark deren Freilassung, mit denen sie in sogenannter Mischehe lebten. Die Gestapo befürchtete wohl ein Übergreifen des Protestes und ließ die Männer frei. Mit der Stimmung in Deutschland stand es nicht gerade zum Besten. Mit den Nazis ging es bergab. Die Schlacht von Stalingrad war geschlagen und verloren. Jahrzehnte sind inzwischen ins Land gegangen. Der Faschismus kam nicht über Nacht, Seine Gedanken schwanden nicht mit seinem Ende. In vielen Parlamenten, nicht zuletzt im Bundestag, erheben die Nachbarn ihre Stimme. Besorgniserregende Entwicklungen. Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und so weiter, Anschläge in Halle, die Morde. Wegsehen oder weghören, das Auftreten in den Parlamenten als unliebsame Begleiterscheinung hinnehmen? Europa wohin? Die Frage verlangt nach Antworten. Die Politik ist gefragt. Wir alle sind die Politik. Die Frau und der Mann auf der Straße sind die Politik. Also aufstehen gegen Rassismus, gegen Nationalismus, gegen Antisemitismus, diesen unheilvollen, gegen völkische Parolen. Es sind nicht nur die Kaulands und Höckes, die tief mit der braunen Vergangenheit verwurzelt sind, für die die Zeit des Faschismus nur ein Vogelschiss der 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte ist. 6 Millionen Juden ermordet, 60 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, von Hitler und den ihm willigen Militärs ausgelöst. Der Bundpreis für den Versuch, Europa neu zu ordnen, im Sinne der Nazis. Das war doch das Ziel der Faschisten. Das alles nur ein Vogelschiss? Höcke, einer der Anführer der AfD, den man sich bei seinen Auftritten auch in einer braunen Kluft vorstellen könnte, dieser Höcke fordert eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, also deutsche Geschichte ins rechte Licht rücken. Das ist der Geist, der Ungeist der Vergangenheit. Gauland, der Anführer der AfD, steht dem nicht nach. Wir, die Deutschen, sagt er, sollten stolz sein auf unsere Soldaten. Er meint ausdrücklich jene, die da auf Befehl und auch willig Europa überfallen, die Welt in Brand gesetzt hatten. Also die Wehrmacht, die es ist. Noch ist Zeit, die Gaulands und Höckes aufzuhalten. Viele in deutschen Landen sind dabei, es zu tun. Sie, wir alle vergessen nicht die Opfer faschistischer Gewaltherrschaft. Wir vergeben nicht den Tätern. Wir sind gegen die Braunen von heute. Ob sie AfD-Mitglieder oder sonst wie heißen, stoppen wir sie. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal von uns an Peter Neuhof. Und man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, den Menschen, die das erlebt haben, zuzuhören und die so viel zu sagen haben wie Peter Neuhof. Oh, yeah. Live-Musik von Chetwa. Die spielten am 9. November auf einer Kundgebung in der Levetzow-Straße am Mahnmal für die ehemalige jüdische Synagoge. Dort hatten sich viele Menschen versammelt, um zu gedenken der Opfer der Pogrome der Nazis, der deutschen Berliner Bevölkerung, die gegen Jüdinnen und Juden vorging und plünderten und mordeten und später auch dann die Deportationen von dort losging. Wir hören jetzt einen weiteren Beitrag von dieser Kundgebung, und zwar eine Erinnerung an Vera Friedländer. Wir wollen jetzt außerdem diesen Moment nutzen, um an Vera Friedländer zu erinnern. Vera Friedländer wurde 1928 in Woltersdorf in Brandenburg geboren. Und als 15-Jährige beteiligte sie sich 1943 an den Protesten im Umfeld der Berliner Rosenstraße und der Großen Hamburger Straße, die auch Peter Neuhof angesprochen hat, bei denen es um die Freilassung der jüdischen Männer aus der Gestapo-Haft ging. Darüber, dass sie als 16-Jährige Zwangsarbeiterin in der Schuhfabrik Salamander arbeiten musste, schrieb Vera Friedländer später ein Buch: Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander. Vor einem Jahr, am 18. Oktober 2018, hielt Vera Friedländer bei der Gedenkzeremonie am Mahnmal Gleis 17 eine Rede und endete mit einem Zitat rechts: Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Vor zwei Wochen, am 25. Oktober, ist Vera Friedländer im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie war eine große Schriftstellerin, sie mahnte, erinnerte und kämpfte. Lasst uns nun im Gedenken an Vera Friedländer einen Moment innehalten. Die Gruppe Chetwa mit einem Lied über Theresienstadt. Wir hören Eindrücke und Impressionen vom Gedenken an die Opfer der Pogrome vom 9. November 1938, die Morde und Plünderung an der jüdischen Bevölkerung im ganzen Deutschland damals. Und es gab eine Gedenkkundgebung jetzt am 9. November diesen Jahres in Berlin-Moabit an der Levetzow-Straße am Mahnmal für die ehemalige Synagoge. Danach ging dann eine Demonstration los, und zwar genau auf der Strecke, auf der auch die Deportationen damals historisch stattfanden. Hier ein Redner von dem Netzwerk Letzter Weg, der da was erzählt hat. Ja, guten Tag, Andrea Schagun, Houston. Ich bin vom Netzwerk Ihr Letzter Weg und in dem ist Ihr Verein Sie waren Nachbarn e.V. ein fester Bestandteil. Was soll dieses Netzwerk Ihr Letzter Weg? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Weg zu markieren, den einen sehr bekannten Weg von der Synagoge in der Levetzow-Straße zum Güterbahnhof Moabit. Es gab natürlich auch andere Wege, weil auch von anderen Orten zu diesem Güterbahnhof deportiert worden ist. Unser Ziel ist es, nachdem es das Mahnmal an der Levetzow-Straße und das 2017 neu geschaffene am Güterbahnhof Moabit gibt, dass dieser Weg markiert wird, um einfach in aller Öffentlichkeit zu zeigen, wie öffentlich dieses Verbrechen durchgeführt worden ist. Dafür haben wir Vorschläge erarbeitet. Wer aus dem Moabit kommt oder nachher zum Schluss nach Hause gehen will, kann sich am Schaukasten vor dem Rathaus Tiergarten die Ideensammlung dazu ansehen. Wir haben dazu auch schon mit dem Ausschuss für Kultur im Bezirk geredet. Es soll einen Wettbewerb dazu geben. Die Finanzierung ist wohl auch schon gesichert. Und das, was wir vorschlagen, sind Vorschläge, Anregungen, wie sich die Künstler nachher entscheiden, wird sich zeigen. Wir sind jedenfalls dafür, dass dieser Weg, der Originale, von der Jagostraße über Altmoabit, die Stromstraße, ein Stückchen Turmstraße, Lübecker Straße, Perleberger Straße, Havelberger Straße, Quitzowstraße, in irgendeiner Form markiert wird, die auffällt, die aufklärt, um deutlich zu zeigen, dass so etwas nie wieder passieren darf, weil das in aller Öffentlichkeit passiert ist. Vielen Dank. Während einige antideutsche Gruppen sich an dem Tag nicht nehmen, ließen wir ihre kleingeistigen Szenedebatten selbst auf so einer Gedenkdemo zu thematisieren. Gab es allerdings auch interessante Sachen, zum Beispiel hier ein Redebeitrag der VVN, wo sie über Entschädigungszahlungen deutscher Kriegsverbrechen, zum Beispiel aus Griechenland, berichten und aktuelle Auseinandersetzungen auch gerichtlicher Art, die darum immer noch laufen. Das wird unser letzter Beitrag von der Gedenkveranstaltung am 9. November in Moabit. Thessaloniki hat am 20. Februar 2014 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eine Klage gegen Deutschland eingereicht. Es ging um die Rückzahlung von Lösegeld aus der Zeit der deutschen Besatzung Griechenlands. Die Klage wurde abgewiesen. Deutsche Juristen und Politikerinnen sind halt tüchtig. Das griechische Parlament hat jüngst eine Resolution verabschiedet, in der die Regierung in Athen offiziell aufgefordert wird, aus dem Zweiten Weltkrieg hergeleitete Reparationsforderungen an Deutschland vorzulegen. Als die linke Regierung abgewählt worden wurde und die konservative Regierung rankam, ging hier Erleichterung durch die deutschen Reihen der deutschen Politiker. Aber nein, auch die neue Regierung hält diese Forderung aufrecht. Auch die Ansprüche der jüdischen Gemeinde Thessaloniki gehören zu diesem Forderungspaket. David Saltiel, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Thessaloniki, sagte im Mai dieses Jahres dazu: 1942 hat unsere Gemeinde an die deutschen Besatzungstruppen Lösegeld bezahlt, damit Gemeindemitglieder, die für Zwangsarbeit rekrutiert wurden, freikamen. Die Gemeinde schaffte es tatsächlich, die geforderte Summe von 2,5 Milliarden Drachmen aufzutreiben. Kurzfristig kamen die Menschen frei, doch bald begann die Deportation. Von den fast 50.000 Juden aus Thessaloniki wurden 96% in Auschwitz-Birkenau ausgerottet. Die jüdische Gemeinde Thessaloniki fordert weiterhin das damals bezahlte Lösegeld zurück. Und sie hat noch weitere offene Fragen. Die NS-Behörden erhoben sogar Geld für die Umsiedlung der Jugend. Quasi die Bahntickets in den Tod. Auch dieses Geld, es sind heutige Summen von 50 bzw. 89 Millionen Euro, muss zurückgezahlt werden. Der Umstand, dass juristisch unsere Forderungen abgewiesen wurden und die deutschen Behörden sie nicht anerkennen, bedeutet nicht, dass wir uns nicht weiter um eine Lösung bemühen. Die Bundesrepublik erkennt ja mittlerweile die Verbrechen des NS-Systems an und entschuldigt sich dafür. Sie unterstützt das Gedenken an den Holocaust und bekämpft Antisemitismus. Doch die bis heute spürbaren Auswirkungen des Dritten Reichs dürfen nicht ignoriert werden. Das gilt für die wenigen Überlebenden der Shoah. Das gilt auch für unsere Versuche, gerade angesichts der schweren Wirtschaftskrise, jüdisches Leben zum Blühen zu bringen. Soweit David Saltiel. Diese Weigerung ist natürlich kein Einzelfall, sondern die Regel und kann an dieser Stelle nicht ausführlich dargestellt werden. Vielleicht in Kürze. Deutsche Regierung, Politikerinnen und Behörden haben seit den 50er Jahren noch jegliche Reparationszahlungen und Entschädigungen verweigert, erschwert, verschleppt. Und zusammenfassend muss festgestellt werden: Mahnmäler, Gedenkstätten, Stolpersteine, Versöhnungsreden und Demokratieprogramme helfen die noch lebenden Opfern, ihren Nachfahren, den überfallenen Ländern. Zum Beispiel wurden allein in Weißrussland 5000 Dörfer ausgelöscht. Wenig. Der größere Teil der Opfer starb, bevor sie auch nur eine winzige Entschädigung bekamen. Das ist die Bilanz Deutschlands 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Deutschland muss zahlen. In aller Welt, auch in Israel, gibt es Überlebende des Holocaust, die in prekären Verhältnissen leben müssen. Deutschland muss zahlen. Noch leben einige sowjetische Kriegsgefangene. Deutschland muss sie aktiv suchen und zahlen. Wir fragen, wer bezahlte das zerstörte Warschau? Die Nachfahren der ermordeten Sinti und Roma leben in Osteuropa oft unter fürchterlichen Bedingungen. Deutschland muss zahlen. und ihnen ein bedingungsloses Aufenthaltsrecht gewähren. Das wäre eine Konsequenz aus den Verbrechen des deutschen Faschismus, für das reiche Deutschland vermutlich die schmerzlichste. Erlaubt sei auch daran zu erinnern, dass Deutschland mit den Pogromen von Hoyerswerda und Lichtenhagen, den Morden von Mölln und Solingen und der faktischen Abschaffung des Asylrechts die Wiedervereinigung startete. Wir sagen nur eins dazu: Refugees welcome, bring your families. Soweit einige Eindrücke vom vergangenen 9. November 2019 in Moabit in Gedenken an die Opfer der Pogrome und die Verbrechen der Nazis und der deutschen Bevölkerung am 9. November 1938. Neues von Saudum, da kommt in den nächsten Tagen wohl eine EP und dann auch eine neue Platte. Die haben sich komplett revamped, neue Besetzung, bis auf den ollen Sänger sind da alle neu und ja, ihr habt es gerade gehört, nicht so schlecht. Gespannt, was da weitergeht. Ausgehtipps für diese Woche. Los geht's morgen mit einer solidarischen Prozessbegleitung, zwar am Donnerstag, das ist dann der 21. November. Um 11.30 Uhr gibt's einen Gerichtsprozess, und zwar den ersten unter dem Hashtag besetzen, wegen Hausfriedensbruch aus dem Veranstaltungstext. Der betroffenen Aktivistin wird zudem Widerstand vorgeworfen. Verhandelt wird über die Besetzung in der Bornsdorfer Straße im Mai 2018, bei der es während der Gespräche mit der kommunalen Hausverwaltung Stadt und Land zur Räumung kam. Da der Stadt und Land Geschäftsführer Ingo Malters auch als Zeuge geladen sein wird, könnte es recht informativ werden. Vielleicht mag uns Ingo ja vor Gericht verraten, was dieses Theater mit der gleichzeitig zur Verhandlung stattfindenden Räumung sollte. Kommt zahlreich und begleitet die betroffene Person. Gemeint sind wir alle, die sich der Verdrängung in dieser Stadt entgegensetzen. Wir treffen uns eine Stunde vorher ab 11 Uhr im Ladenraum in der Turmstraße 10. Und der Prozess ist dann um 12 Uhr. Außerdem wird empfohlen, auf aktuelle Mobilisierung zu achten, falls sich die Raumnummer ändert. Das Ganze wird auf jeden Fall im Amtsgericht Tiergarten, Atomstraße 91 in Berlin-Moabit stattfinden. Der nahegelegene U-Bahnhof ist die Turmstraße auf der Linie U9. Passend dazu ein Termin: morgen Abend im Wedding um 18 Uhr gibt es die besetzten Sprechstunde im Projektraum ABB. Der Projektraum ABB ist in der Schererstraße 8, Zugang über die Adolfstraße. In Berlin-Wedding, und das ist der S- und U-Bahnhof Wedding, entweder auf der Linie U6 oder auf der Linie U9 der Nauener Platz. Am Freitag gibt es ein Konzert im Kastanienkeller, A Death Metal Nightmare im Prenzlauer Berg mit Cryptic Brood aus Wolfsburg, Epipyrosis aus Italien und Carnal Tomb aus Berlin. Und das Ganze ab 20.30 Uhr oder 21 Uhr am Kastanienkeller in der Kastanienallee 85, Berlin-Prenzlauer Berg, nahe dem U-Bahnhof Eberswalder Straße auf der Linie U2. Am Samstag dann eine Diskussion und Vortrag im Kiezladener Halle in Kreuzberg. Ab 17.30 Uhr geht es um die Frage, wie viel Staat steckt in rechten Terrorstrukturen? Aus dem Veranstaltungstext. Combat 18, Nordkreuz, Reichsbürger. Wie viel Staat steckt in rechten Terrorstrukturen und wie können wir uns schützen? Ein Netzwerk von faschistischen Elitesoldaten und Polizisten wird aufgedeckt, welches sich systematisch auf den sogenannten Tag X der Machtübernahme vorbereitet. Ein CDU-Politiker wird von einem bekannten Neonazi erschossen. Über 500 Rechte sind untergetaucht. Die Zahl von sogenannten Reichsbürgern wächst weiter. Mit der Alternative für Deutschland hat sich eine faschistische Partei im ganzen Land ausgebreitet. Doch wie gehen staatliche Behörden damit um? Keine Auflösung von Uniter e.V., kein Verbot von Combat 18, keine Debatte um Faschisten im Kommando Spezialkräfte der Eliteeinheiten der Bundeswehr. Derweil bereitet der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes öffentlich zukünftige Koalitionen von CDU und AfD vor. Wie ist das zu erklären? Handelt es sich um systematisches Staatsversagen und Überforderung? Sind die Behörden einfach auf dem rechten Auge blind? Oder wird hier bewusst gedeckt und vertuscht? Und wie sind die rechtsterroristischen Strukturen einzuschätzen? Handelt es sich um Rassisten in Polizei und Bundeswehr, die außer Kontrolle geraten sind? Oder sind diese Strukturen staatlich gesteuert, ein fester Bestandteil von Herrschaft im Kapitalismus? Mit diesen Fragen wollen wir uns in unserem Vortrag beschäftigen. Dafür wird auch ein Blick in die Geschichte nötig sein. Welche Parallelen gibt es zwischen den sogenannten Freikorps in der Weimarer Republik, die Kommunisten töteten, den Stay-Behind-Armeen der NATO in Deutschland und heutigen Netzwerken von Rechtsterroristen wie das der Bundeswehr-Schattenarmee. Zuletzt wollen wir eine Strategie vorschlagen zu der wichtigen Frage, was können wir diesen rechtsterroristischen Netzwerken entgegensetzen? Diese Diskussion am Samstag ab 17.30 Uhr im Kiezladenmal Halle, den findet ihr in der Waldemarstraße 110 Berlin-Kreuzberg, nahegelegener U-Bahnhof ist der Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Am Sonntag dann gibt es auch ein Treffen mit Diskussionen, und zwar in der Liebigstraße 34. Ab 15.30 Uhr geht es um die Interkizionale, wie weiter nach der Demo. Und sie schreiben, wir bleiben alle, wie weiter nach der Demo, vernetzen, organisieren, kämpfen mit allen bedrohten Projekten und UnterstützerInnen. Soweit die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. The real deep state. Among political conservatives, there is a phrase. Unter den politisch Konservativen in den USA ist ein Begriff gebräuchlich, der eine bis in die Gegenwart andauernde Einflussnahme der Regierung unter Präsident Barack Obama über das Ende seiner Amtszeit hinaus suggeriert. Es handelt sich dabei um den sogenannten tiefen Staat. Die mit der Verwendung des Begriffs einhergehende Machtanmaßung, die jeden demokratischen Willensbildungsprozess ignoriert, hat seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zu beispiellosen Angriffen von hohen Regierungsbeamten des Weißen Hauses auf FBI-Mitarbeiter geführt. In den 1960er Jahren, als FBI-Agenten Anführer der schwarzen Emanzipationsbewegung ausspionierten, Razzien gegen sie durchführten, sie mit manipulierten Anklagen überzogen oder sie einfach ermordeten, meldete sich interessanterweise niemand aus der damaligen Regierung zu Wort, der in diesem Zusammenhang verächtlich über die Reden oder dienstlichen Äußerungen des FBI-Chefs John Edgar Hoover hergezogen wäre. Unterhalb der Ebene der gewählten oder vom US-Kongress bestätigten Behördenvertreter existiert eine Struktur von Beamten, die ein Leben lang in den Regierungsinstitutionen tätig sind. Sie bilden so etwas wie eine dauerhafte Säule des Staates. Von ihren Positionen aus beobachten die Beamten das Kommen und Gehen der Präsidenten. Im Römischen Reich der Antike gab es die Prätorianergarde, die als Eliteeinheit des Heeres darauf eingeschworen war, dem Imperator zu dienen und ihn zu beschützen. Aber sie stand auch noch in einem anderen Ruf. Wenn der Imperator den Verstand verlor oder zu einer Gefahr für das Reich wurde, durften die Prätorianer ihn ohne Skrupel beseitigen. Die Geschichte Roms ist voller Beispiele dafür, wie die Garde einen aus ihren eigenen Reihen erwählte, um ihn auf den Weg zum Thron zu bringen. Deshalb sind die Prätorianer weniger als die Wächter des Imperators, sondern vielmehr die Wächter des Imperiums. Möglicherweise werden wir in den USA gerade Zeuge eines solchen imperialen Moments der Geschichte. erinnert sei hier an den zweiten anonymen Whistleblower, der im Oktober inmitten des sogenannten Ukraine-Skandals auftauchte, um gegen Trump auszusagen. Die New York Times schrieb, er komme aus der dem Präsidenten gegenüber, Zitat, feindlich gesinnten Bürokratie. Und der Anwalt des Whistleblowers sagte, er sei, Zitat, Mitarbeiter der Geheimdienste. Es gibt Kräfte im Staat, die mächtiger sind, die länger Bestand haben und mit mehr Erfolg agieren als die Verteidiger des jeweiligen Präsidenten. Sie sind es, die politische Führer kaufen oder eliminieren, Regierungen stürzen und Marionettenregierungen auf den Thron ausländischer Nationen setzen. Diese Kräfte beobachten sehr genau das Kommen und Gehen von Präsidenten und Kongressabgeordneten. Und sie arbeiten so verlässlich wie ein Uhrwerk. Leise machen sie Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Wie wird wohl Ihre Meinung über Donald Trump sein, der Sie vom ersten Tag seiner Präsidentschaft anbeschimpft und beleidigt hat? From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Diese Kolumne erschien im Original am 27. Oktober 2019 unter dem Titel The Real Deep State of PrisonRadio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heise am 11. November 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. So, unsere kleine Heavy-Metal-Show neigt sich demnächst hier dem Ende. Ich möchte nochmal auf unseren Podcast verweisen. Das ist noch auf Blogsport, aber wir ziehen demnächst um. Im Augenblick finden sich unsere Podcasts noch auf radioaktivberlin.blogsport.de. Ihr findet alles auf dem Blog, Kontakt und soziale Medien und dergleichen mehr. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er endlich frei ist und hierher kommen und was Neues aufnehmen kann. Ich bin dann wieder in 2 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hier auf dieser Frequenz dabei, um euch Neuigkeiten aus der wunderbaren Welt des Widerstands zu bringen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.